Ja, könnte man diskutieren. Genau, ich würde auch sagen, Diskussion, Fragen. Also eine erste Frage. Das sind jetzt quasi Methoden, die die Situationisten entwickelt haben, um den öffentlichen Raum zu gestalten, zu verändern? Oder wie verstehe ich das jetzt am besten? Naja, also der öffentliche Raum ist ja sozusagen, gehört ja nicht den Leuten, die darin zum Beispiel spazieren gehen. Insofern ist natürlich halt die Möglichkeit, ihn zu verändern, also eigentlich gar nicht sozusagen unmittelbar gegeben. Also ja, deswegen ging es halt den Situationisten praktisch eher darum, sozusagen auf eine gewisse Weise halt die Veränderung zu spielen oder zu antizipieren. Also in dieser Beispiel, Phase. Also ein Beispiel ist, ich meine, es gibt ja auch den Flaneur, der spazieren geht und dementsprechend langsamer ist als die Spaziergänger, die zur Arbeit laufen oder was auch immer, sondern entschleunigen und beobachten, für sich halt die Umgebung wahrnehmen. Ja. Was ist dann, wie gehen die Situationisten vor? Oder die Situationisten? Das ist praktisch das ist eigentlich das genaue Gegenteil. Also halt das Flaneurs, also sozusagen, ja. Aber auch mit demselben Ziel, oder? Also weil es geht auch schon darum, sozusagen durch eine andere Bewegung oder durch eine Aneignung von Stadt oder von Raum und eine andere Nutzung dessen irgendwie eben eine Strukturierung zu durchbrechen und sozusagen einen anderen Raum zu eröffnen. Und darum geht es auch eigentlich bei beiden Konzepten. Ja, aber ich weiß nicht, ob es da beim Flaneur so drum geht. Also ich kenne den Flaneur nicht so gut, also ich kenne eher so diese Praktik von der Weise, so weil man weiß, es ist schon doch... Aber ich glaube, die Aneignung ist nicht das Ziel. Durch den Raum sollte, aber er schließt sich mit dem Raum neu, sondern er ist einfach in ihm und wird aus ihm hervorgebracht. Nee, aber okay, das ist so, dass er versucht, eben nicht der Masse zu verfallen und quasi durch die Zahlen zu lesen, sondern einfach für sich ist. Ja. Klar, okay, das ist keine Ahnung von Raum. Ja, genau. Aber deswegen, wie wird es stattfinden, wenn es irgendwie analysiert wird? Was heißt das? Also die Physikanalysierung, mein Spaziergang, oder? Ja, also ich sag noch mal kurz zu dem Flaneur. Zum Beispiel hat Walter Benjamin zum Beispiel sogar gesagt, dass er hat sich sozusagen mit der Ware identifiziert. Also hauptsächlich in dem Passagenwerk, also auch zur Zeit, wo halt in Paris diese Passagen entstehen, sozusagen eine Vorform halt des Shopping, ja. Vielleicht, kann man sagen, entsteht auch halt der Flaneur, der sozusagen ja, praktisch sich selbst wie die Waren in den, also so sagt halt Walter Benjamin, ich kenne mich selbst nicht so besonders gut damit aus, halt sich selbst wie die Waren in den Schaufenstern zur Schau stellt, dass das sozusagen der Sinn der Sache ist. Also finde ich nicht unbedingt vergleichbar. Aber jedenfalls halt, zum Beispiel, ja, also ich halt eben dieses Beispiel zum Beispiel mit den Taxis, also finde ich, was ich vorgelesen habe zum Beispiel, ist halt so ein Ergebnis halt der Psychogeografie. Oder, es gibt, ich weiß nicht, also es gibt halt hier wirklich viele Sachen. Zum Beispiel hauptsächlich in den frühen Texten, also gibt es viel so Polemik zum Beispiel gegen diesen, wie heißt der nochmal? So ein klassischer moderner Architekt, der auch viel in Paris gebaut hat. Le Corbusier, also der auch übrigens also Nazi war, aber was nicht bekannt ist, aber nicht besonders bekannt, aber jedenfalls halt. So Sachen halt, also auch Architekturkritik und dann gibt es zum Beispiel so einen Artikel darüber, wie man sozusagen über die sozusagen die schlechte psychogeografische Wirkung der Kirchen und wie man zum Beispiel, wenn man jetzt darauf Zugriff hätte, damit umgehen könnte. Also gibt es so mehrere Vorschläge, zum Beispiel alle halt abreißen oder in, ja, oder so ungefähr, ja, nee, aber das ist halt, das ist gar nicht als Scherz gemeint, glaube ich, also, ich finde das auch halt eigentlich schon auch diskutierenswert. Also ich meine, so stehen sie halt einfach da, aber man kann, man hat sich das ja nicht ausgesucht. Aber das würde ja bedeuten, dass es doch in gewisser Weise um sowas wie eine Aneignung geht. Also das wird ja, das hat ja schon ein bisschen das Ziel, dann aus diesen Spaziergängen oder vielleicht auch verschnellerten Spaziergängen den Raum umzugestalten. Oder ja, genau. Ja, es gibt ja schon konkrete Praktiken in der Situation. Also zum Beispiel die Sache mit sich eine Karte von, also zum Beispiel es gibt doch dieses Thema, dass sie sich eine Karte von einer anderen Stadt nehmen und dann in der Stadt selbst sozusagen einfach mit einer Karte von einer anderen Stadt sozusagen spazieren gehen und sich bewegen oder solche Sachen. Oder es gibt auch diese Bilder, wo so Kartenausschnitte und mit Pfeilen oder also so diese ganzen Geschichten. Und ich meine, es gibt doch schon noch eine konkrete Praktik dann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von den Situationisten ist tatsächlich. Oder ob das nicht eher von den Surrealisten eine Idee war mit diesem Stadtplan, falschen Stadtplan. Aber ja, klar. Also, sie haben sich so alles Mögliche ausgedacht, auf jeden Fall. Oder dass sie so mit Autoscheiben von denen quasi vor sich hertragen, sozusagen durch die Stadt gelaufen sind, ist es auch, waren das nicht auch Twitter zumindest? Davon habe ich noch nie gehört. Aber. Aber ich dachte, es gäbe schon auch sozusagen dann was man wirklich tut und nicht nur, also wirklich auch in Praxis. Ja, aber keine sozusagen formelle, also keine sozusagen formalisierte Praxis. Also es ist sogar geradezu sozusagen, also das wird eher halt von den Situationisten auch angegriffen. Also es wäre eine Haltung, oder eine Haltung, mit der man sich dann durch den Raum bewegt und sich den alternativ aneignet. Ungefähr, ja. Na gut, was heißt Haltung? Also ich weiß nicht. Aber also wenn das ist kein Register jetzt an Praktiken, das wird eher abgewiesen. Ja. Also es ist kein sozusagen Aktionismus in dem Sinne. Also kann auch noch keine Kampagne oder. Dann erkenne ich den Situationisten ja gar nicht. Das ist vielleicht. Ja. Muss man ja nicht. Wir reden jetzt hier drüber, aber wir können ja vielleicht auch mal eine halbe Stunde hier ein bisschen rumlaufen und das selber immer praktisch. Das war ja nicht wert. Ja, warum nicht? So wünschlich. Also, es wäre ja mal vielleicht schon bald. Ja, das ist Frage, ich habe noch nicht verstanden, was ich dann. Ja, finde ich eigentlich eine gute Idee. Also das heißt, im Endeffekt, also meistens finde ich. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt so passend ist, aber also bedeutet das halt auch zum Beispiel bei den Situationisten selbst halt hauptsächlich halt also richtig viel auch zu trinken. Das halte ich auch halt eigentlich für geradezu unerlässlich. Also, ja. Und aber also wie würdest du jetzt sowas angehen? Also wenn wir jetzt mal das erstmal gedanklich durchspielen, dass wir das machen würden. Wir machen eine Flasche Schnaps. Ja genau, aber das würde mich wirklich interessieren. Also können wir das alle zusammen machen? Oder du meintest vorhin in kleineren Gruppen? Ja, also alle zusammen, das würde auf keinen Fall, glaube ich, funktionieren. Also weil man kann ja nicht also mit so vielen Leuten halt gleichzeitig kommunizieren. Also und es geht aber hauptsächlich auch um Kommunikation, dass ich quasi meine Eindrücke schildere und ich bewege mich nicht, aber ganz normal durch die Stadt. Nein, ich bin schneller als. Ja, also es ist halt so, dass zum Beispiel normalerweise zum Beispiel beim Ausgehen oder so, davon könnte man das vielleicht ganz gut, also das könnte man so kontrastieren. Das ist ja zum Beispiel so, geht man halt so praktisch von, ja, ich weiß nicht, also. Ja, man geht praktisch irgendwo hin, also zum genau, Beispiel von einem Ort zu einem anderen, sehr zielgerichtet. Und also eigentlich ist es halt, zum Beispiel würde man da schon mal anfangen, halt indem man einfach das nicht macht. Also das wäre ja eigentlich praktisch halt, dass man halt diesen Strudeln entsprechend sich bewegt. Also von einer Kneipe zur anderen. Und so war es eigentlich auch halt bei den also wo der Deriv sozusagen erfunden wurde, dass halt die Leute halt praktisch immer in dem gleichen Viertel halt praktisch in der gesoffen haben und dann sich irgendwie überlegt haben, halt man könnte jetzt mal da über die Seine laufen. Und dann haben die es halt gemacht und das hat, und dann irgendwie haben sie es dann sind dann drei oder vier Monate, wie es hier steht, halt unterwegs gewesen. So ähnlich. Aber im März, also ich weiß nicht, ob man das auch jetzt so gut, also ob die, ja. Eine Frage, eine ganz andere Frage, was mich immer so interessiert, die haben jetzt, also sind das List, haben irgendeine Idee gehabt, die machen eine, schreiben ein riesengroßes Zeug drüber. Genau das gleiche haben andere Kommunisten, die Künstler waren, auch gemacht. Irgendwie Brecht oder Eisenstein, die schreiben irgendwie, sagen, der Film irgendwie, einen Film gemacht und schreiben da 1000 Seiten drüber, um zu erklären, was der Film bedeutet, um zu erklären, dass der Film irgendwie kommunistisch sein soll. Ja. Und dass der irgendwo hinführt, was mit Arbeiterräten oder irgendwas zu tun hat. Ja. Und bei Eisenstein war es so, bei Brecht war es genau das gleiche, irgendwie. Was soll das? Okay, ich habe da eine Idee, ist eine Theorie dahinter. Und das ist doch da irgendwie ähnlich. Ich frage mich, wenn irgendwie ein ästhetisches Werk so macht, ist da nicht, also wie glauben die denn dann, dass da irgendwas draus entsteht, was in die Richtung geht, was sie sich vorstellen? Also ich meine, ja, die haben glauben finde ich gut und toll. Ja, aber da ist das halt mit den Arbeiterräten sozusagen nicht jetzt also auf so eine Weise vermittelt, sondern die haben sich einfach selbst verstanden als sozusagen Kern so eines Arbeiterrates oder sozusagen eine sozusagen, ja, also das hängt halt damit zusammen, auch mit diesem Konzept von au fort perdu, was so viel heißt, das ist eigentlich halt ein Ausdruck aus der Militärsprache, praktisch so eine Einheit, die sozusagen von der Hauptarmee abgeschnitten irgendwo sich selbstständig durchschlagen muss. Und so haben sie sich eigentlich auch gesehen, halt als tatsächlich als halt sozusagen abgeschlagener Teil der Bewegung für die Arbeiterräte. Und so, so haben sie sich eigentlich auch, also glaube ich, ja, und sie haben sich sozusagen so ein bisschen, naja, man kann sagen, gespielt, als wären sie jetzt ein Teil so eines Arbeiterrates. Und in so, ja, genau. Und könnten sozusagen über die Mittel verfügen, um die Stadt umzugestalten. Aber genau, das, also meine Frage ist genau in die Richtung, weil es ja generell irgendwie darum geht, also wenn ich irgendwie ein Kunstwerk mache und dann damit genau irgendwas ganz Bestimmtes erreichen will, ist es nicht genau dem Kunstwerk widersprechen, oder ist es nicht genau das, das Kunstwerk an sich gezeichnet, weil es weiß nicht, aber, ja, aber es sind eben, genau dieses und eben dazu dann eine Theorie zu schreiben, genau zu sagen, ich will das nicht erreichen, ich bin so und so, ich denke es so und so. Ich verstehe mal nicht den Aspekt, oder nicht bei den generellen linken Kunsttheorien, oder wie auch immer, zu sagen, okay, ich will damit genau einen bestimmten Aspekt erreichen und ich erreiche den durch die Kunst. Glauben die, dass dann irgendwelche, also ich meine, auch wenn es eine abgespaltene Militärgruppe, die will ja eigentlich gerade noch irgendwie zu ihrer Arbeitereinheit wieder zurück. Ja, naja, genau, das haben wir. Ich verstehe die ganzen. Das haben auch die Situation, die sich angestrebt. Also die zur Armee zurückzufinden. Und das ist ja auch gewissermaßen halt im Mai 68 dann halt passiert, also wo sie eigentlich praktisch den Rat für die Aufrechterhaltung der Besetzung, also halt, also sie waren halt ein Teil davon gewesen. Und haben halt, ja, also eigentlich kann man sagen, ja, die haben eigentlich also ziemlich wesentlich auch halt die Ereignisse eskaliert. Also, du findest es falsch, dass quasi ein Ziel vorgeht. Ich überhaupt nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nie ganz verstanden, wie die Stadt umgesetzt wird, sozusagen. Also, sozusagen, die Ästhetik immer wieder mit dem Ganzen zusammenkommt und dann kommt es ein Clash und dann gibt es irgendwie, kommt es Deutschland halt mal in den Fall. Aber bei Situationen geht es ja gerade darum, dass man sozusagen diese Trennung völlig aufgibt, weil die negieren ja eigentlich Werke, also das ist sozusagen vielleicht ein bisschen der Clou an der Sache. Kunst, die negieren Kunstwerke, oder? Ja, oder die negieren doch eigentlich, dass also irgendein Werk rauskommt, oder macht sich also ja. Der selber sozusagen, also die Grenze wird sozusagen gar nicht gezogen, die sagen, warum soll ich noch ein Werk machen, wenn ich doch gleich handeln kann, sozusagen. Also, ja. Und Guy Debord schreibt ja auch von Entwendung, also das heißt Entwendung sozusagen als Erweiterung des Zitats, dass man nicht sozusagen nicht sein eigenes Werk behauptet als Original, sondern dass man sich, dass es einfach Dinge gibt, wie bei ihm, wenn er jetzt ein Buch schreibt, die er einfach von anderen Leuten nehmen kann, die er reinsetzt, ohne sie irgendwie besonders zu kennzeichnen, weil er sagt, dass es bestimmte Thesen gibt, die man halt verbessern kann, die halt in bestimmten Kontexten halt irgendwie gut, aber nicht ganz perfekt waren und jetzt in der Situation halt so gut passen, dass sie noch besser zur Anwendung kommen können. Und darin sehe ich eigentlich mehr so den Aspekt sozusagen, diese Kunst auch als Mechanik zu denken, also als Technik, um aus der Kunst erstmal den Kunstbetrieb und mit dem alles andere irgendwie zu verändern. Das Interessante ist, dass Sie selbst das alles noch beschreiben. Naja, das ist aber keine, das ist ja auch ein Manifest, dieses Selbstgespräch. Das ist jetzt nicht so, was Sie da machen, sondern das ist als Manifest, als ihre Thesen zu lesen. Und genau das, was eben Tillmann gesagt hat, das glaube ich, das erklärt ja diese Theorie eben, dass es eben nicht was Fassbares ist, sondern es ist ein Umherschweifen. Das Manifest ist fassbar. Das Manifest ist fassbar, klar, aber es ist nicht, es ist ja nicht so, dass man das jetzt als Beschreibung dessen, was sie in der Kunst machen, nehmen kann, sondern quasi als Manifest und das, was sie dann machen, in der Theorie ist eine Art Instrument, die eben, oder als eine Art, das gehört dazu, das ist eine Art Praktik, die sie versuchen, daraus zu entwickeln. Also, verstehe ich das nicht. Aber das wird ja schon. Ich bin nur noch mal nicht gesehen. Das ist die Off-Stimme, Till. Ja, aber es ist ja schon ein Problem, weil da muss man ja am Schluss, also diese Ablehnung, also das ist ja auch eine ziemlich Kunst, also das ist nicht nur eine werkfeindliche Haltung, sondern kann auch zu einer ziemlich kunstfeindlichen Haltung werden. Also diese Haltung vieler Leute damals, die dann gesagt haben, naja, Kunst ist irgendwie eskapistisch und hilft gar nicht im Kampf für eine bessere Gesellschaft, also lassen wir sie gleich weg und dann gibt es keine Kunst mehr und dann machen wir sozusagen den Kampf selber zur Kunst und lösen sozusagen die ganzen Trennungen auf. Das ist natürlich auch eine total problematische Haltung. Ich meine, was dann auch zu sowas führt wie Entreißen wieder Kirche, das ist ja fast wie Entmerzen wieder Juden aus. Das ist ja, okay. Naja, nee, also das ist ja irgendwie eine ganz schön radikale Haltung. Die dahin führt, dass man sagt, was... Ja, das ist auch eine Minderheitenposition, also übrigens, da. Das ist auch eine Minderheitenposition. Ja, aber an solchen Extrempunkten sieht man ja auch, wo das, was irgendwie gemäßigter ist, vielleicht sein Problem hat oder wohin es vielleicht irgendwie neigen könnte oder wo sagen, die Fäden gespannt sind in diesem ganzen System. So. War das jetzt ein Holocaust-Vergleich? Ja, das war gut. Okay, ich glaube, jeder hat sich, du wolltest noch was sagen. Nein, aber diese Ideen der Moderne, die sind über solche linken Theorien und manchmal eben ähnlich gefährlich, würde ich damit sagen. Oh, und wollte nicht so radikal ihre Ideen zurücknehmen, aber diese Aufklärung, die Trennung, die kann da ja in ähnliche. Ja, das finde ich einen guten Punkt, weil das ist ja eigentlich auch das eklige Moment am Mai 68. Da gab es ja viele solcher unangenehmen Erscheinungen, die eben so wahrscheinlich dann doch eher so in diese radikale Richtung tendierten. Also in einer Art radikal, die man sich nicht mehr wünschen kann. Entschuldigung, ganz andere Extremismus, wenn man die Synagogen verbrennt, macht man es nicht um die Kunst dessen zu verbrennen und wegen einem. Da macht man das um Menschen, das wäre nicht ein ganz anderer Punkt, als zu sagen, ich reise Kunstwerke an, um die Kunst an sich zu verändern. Das ist eher ein Bildersturm. Ich glaube, der Bildersturm ist vergleichbar. In ganz gewisser Weise. Ich auch nicht, dass man irgendwo sagen, ich versuche irgendein Kunstwerk zu zerstören, die nicht meine Kunstwerke sind, weil sie irgendwas anderem sprechen. Auch gefährlich, aber hat nichts mit Jugend, mit Synagogen bei uns zu tun. Ich muss meine hohe Kostenbeite auch nicht immer das sehen. Ich bin ihn einmal außen vor. Ja, tut mir leid. Dass das kein Ikonoklasmus ist, also kein Bildersturm bei dieser Aufhebung der Kunstkonzeption der Ethnie, sondern dass aber die Gefahr, das hast du ja in deinem Vortrag schon zum Ausdruck gebracht, wie überhaupt das Umherschweifen auch Leute in die Klapse und sonst wohin bringen kann, ja. Dieser Kontrollverlust und diese Enthemmung der Radikalität bis aufs Ganze im Hier und Jetzt, ja, dass das immer dahin kippen kann, dass keine theoretische Reflexion des Eigentums mehr geschieht. Das ist eigentlich das, was die SI von vielen anderen aktionistischen oder kunstkünstlerischen reaktionären oder kommunistischen Gruppierungen unterschied. Die gab es ja auch, also kommunistische und zugleich ästhetisch orientierte Orientierungen, gab es ja verdammt wenig eigentlich. Auch damals ist ja eigentlich das Neue bei der SI. These, das zu suchen, Ästhetisches und Gesamtgesellschaftliches zusammenzubringen und auch auszuagieren. Aber also immer die Theorie, die Reflexion und vor allem die Strategie, das hast du in deinem Vortrag auch kurz angerissen, aber das ist, glaube ich, dann wieder vergessen worden. Du hättest es eigentlich auch antworten müssen auf das ganze Sammelsurium von Fragen, wie sie überhaupt die Vermittlung von Geri, von Umherschweifen im Hier und Jetzt, in der Alltags- und Stadtlandschaft, das gegebenen Verhältnisse, wie sie das überhaupt zu einer Vermittlung machen wollten. Das geht immer darum, dass sie das nicht als Nomadentum, als Herumdümpeln, als Losdriften, obwohl es deren Elemente auch im Moment auch mit aufnimmt und aufnimmt, sondern immer als eine Strategie begriffen haben. Also eine seltsame Synthese zu experimentieren zwischen Driften und Spaziergang und all dem, was schon seit den 20er Jahren von Le Blaison de Paris und von Harold Bourg, glaube ich, war es und so weiter, und dann Passagenwerk von Benjamin immer wieder thematisiert worden ist, ist das eigentlich aufgegriffen, auch vermittelt wurde Fäbre und andere, also nicht theoretisch bewusst, aber versucht haben, aus diesem Steckenbleiben im Hier und Jetzt und aus diesem hinein sich fressen in das Okkulte, in das bloß Zufällige, in das bloß Schicksalsgegebene und Mythische herauszuholen. Also überhaupt nicht im Irrationalen, im bloßen Rausch zu verbleiben und sich einzudrehen, diesen anderen immer gleichen Mythischen, sondern heraus ins Rationale zu gehen. Und dazu war diese Kriegskunst, war das Schachspielen, war das Jeu de Guerre später, war das ständige Reflektieren in Bezug auf den Umsturz des Ganzen der Verhältnisse das Wesentliche bei der SI-Konzeption. Und das darf, muss man immer mit zusammensehen mit den einzelnen Techniken. Und dann ist das ganze Arsenal von Techniken, da gibt es einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Kohärenz. Während wenn du eine Technik herauslöst, sei es die Rief oder so, und nicht mehr psychogeografisch als Erkundung des Bewusstseins der Klasse und der Klassenlandschaft, als gesellschaftliches Unbewusstes, es gab auch ein Zitat von dir, was wahrscheinlich unterging, das unbewusste Bewusste der Gesellschaft, so in so einer Paradoxie sprechen sie auch. In dieser Vermittlung von Irratio und Ratio, Rausch und Ambition, wenn man so sagen kann, zu experimentieren und anzustoßen, damit es nicht langweilig wird, sich nicht wiederholt wiederum, immer neue Techniken des Wegentfremdens, des Umkehrens von vorhandenen Bildern, vorhandenen auch ästhetischen Verfahren. Und aber dann wieder was anderes, wie das langweilig wird und rekuperiert werden kann. Also ich denke, dass es immer in diesem Gesamtzusammenhang begriffen werden kann. Und die Gefahr des Ableitens in solche quasi Antisemitismus-analogen Muster, die Gefahr immer da. Wie die SI ja überhaupt die ganze Joie ausgeblendet hat, um überhaupt so experimentieren zu können. Und nicht gar nichts zu tun. Ja. Also nicht in so einer Nachtrahmel Abgrund zu erstarren. Das war der Preis, den sie für die Zeit haben in Frankreich. In Deutschland wäre das unmöglich gewesen, aber in Frankreich ging das, weil eine andere Tradition von der Resistance her da war. Also jetzt ein bisschen global vielleicht, aber weil immer wieder dieselben Fragen eigentlich sich stellen, die, glaube ich, beantwortet werden können im Zusammenhang mit dieser strategischen Orientierung der SI. Und diesen Blick auf die Totalität. Und die ist ja von Poststrukturalismus, der gern mit Situationisten herummacht, verboten. Darf das Ganze nicht gedacht werden. Die Totalität gilt als totalitär schlechthin. Kommt dann auch nicht weiter bei den einzelnen technischen Stöcken. Da kann es keine Aneignung geben, sondern nur globalisierendes Herumspielen mit Fragmenten. Also ich wollte mal kurz was sagen zu dieser Kirchenepisode oder überhaupt dem Umgang mit Kunstwerken, glaube ich. Also hat die SI das halt so letztendlich gehandhabt, halt, also ist jetzt auf jeden Fall halt nicht dagegen, der Meinung waren, dass man sozusagen die Kunstwerke halt, die waren zum Beispiel zerstören müsste oder so. Sondern eher sozusagen haben die halt, also haben sich halt über Leute lustig gemacht, die glaubten halt, also mittels halt der Schaffung von Kunstwerken sozusagen die Welt wesentlich verändern zu können. Eigentlich. Also das ist, wollte ich noch kurz dazu sagen. Ansonsten. Vielleicht ein bisschen mehr, sondern da geht es also auch darum, tatsächlich aus dem ästhetischen Ding rauszugehen, dann aber ziemlich auf an dem, was gerade erschienen ist, der kommende Aufstand oder so, diese, also auch wieder in Frankreich lustigerweise entstanden, wo es eben auch darum geht, die ganze Zeit, aber wirklich, da geht es aber nicht mehr um irgendeine, also um Manifest, da geht es wirklich um, würde ich mal das sagen, ich nehme Sachen irgendwie in meinen Raum rein, ich okkupiere die sozusagen, weil es da, ich ich kenne das jetzt nicht hiervon so, aber wobei es da noch radikaler bzw. noch krasser ist, zu sagen, ich nutze alles aus, was es geht, um damit meinen Raum zu schaffen. Und mein Raum ist natürlich dann der Raum der Kommune, also nicht mein eigener Raum oder nicht hier der Entstehung von etwas anderem, sondern gegen den Kommunenraum zu schaffen, um es wirklich umzufunktionieren. Aber wäre das da damit vergleichbar? Ich weiß gar nicht, ob es so möglich ist, ob es vergleichbar ist. Ich habe das, also dieses der kommende Aufstand habe ich nun mal so zur Hälfte irgendwo. Also ich kenne es nicht besonders gut. Vielleicht weiß ich jetzt noch nicht, aber genau so ist das vielleicht. Ja. Ich habe es gerade im Moment, hatten wir das diskutiert, diese Idee am Siedler, meine Feste, und das wird von allen, auch von Leuten, die sehr poststrukturalistisch und sagen wir, also diese Tikkun-Gruppe, die hinter diesem sozusagen theoretisch hinter dem kommenden Aufstand des ähnlichen Dokumenten steht, ist von Agamben, das heißt von Heidegger und von anderen Theoretikern inspiriert, ist also dezidiert poststrukturalistisch und versucht auf diese Weise situationistische Fragmente und Elemente mit hineinzunehmen im Konzept. Aber was auffällt und allen auffällt, auch laut Leute, die selbst poststrukturalistisch dezidiert drauf sind, dass dieses und großes Unbehagen schafft bei der Rezeption dieses Dokuments ist, dass sie a. völlig atheoretisch und sozusagen antitheoretisch argumentieren. Auch Theorie spielt da überhaupt keine Rolle, sondern Theorie wird eher als etwas Verkopftes oder als etwas finanziell elitäres, hierarchisches und so weiter gehandelt. Und auf jeden Fall ist es auch von Krieg und von Strategie abzugesprochen, diesem Dokument, aber letzten Endes so wird es von allen, die ich bisher in der Rezeption damit befasst war, mit dem ich diskutiert habe, so auch empfunden, dass sozusagen doch letzten Endes die kleine Gemeinschaft im Vordergrund steht, dass das Kommunenkonzept ist nicht auf die Totalität, also weltgesellschaftliche Totalität, in einer strategischen Weise gerichtet, sondern es geht immer nur darum, dass im Hier und Jetzt eine solche neue Gemeinschaft sozusagen als Aufwärmen, könnte man es nennen, der alten autonomen Romantik mit viel Zerstörungssinn und destruktiver Energie, also auch gerade diesen regressiv-barbarischen Moment, was jetzt erwähnt wurde, auch weil es schon dass eine Gefahr ist, das wird eigentlich eher glorifiziert und es werden gleichzeitig ökologische Utopien einerseits aufgegriffen, also man muss eine subsistenzwirtschaftliche Kommune irgendwie hinkriegen, andererseits wird auf die Zerstörung der Naturgrundlagen und Umwelt durch die kapitalistische Produktionsweise sozusagen besetzt, apokalyptisch wiederum, ja, statt apokalyptischer Hang, und dann wird dieses Setzen auf die Kommune eher eigentlich auch als eine Setzen auf so einen Barbarisierungsschub, auf so einen neuen Barbarisierungsschub gehandelt. Und der wird begrüßt. Und dann wird gesagt, ja, wir wollen ja gar keine konstruktive Alternative für eine, sagen wir, kommunistische Produktion und Verteilung aufwerfen, sondern wir wollen ja nur ein Manifest darstellen und die einzelnen Individuen müssen dann selber sehen, was sie draus machen. Und so bleibt das Ganze sehr, lässt sich etwas unbehagen, während auch die meisten Leute, gerade die Proletarisierten, einfach deswegen nicht den Kommunismus diskutieren weitgehend, weil sie einfach keine Alternative scheint. Das ist vollkommen diskreditiert in den Anläufen, die im letzten vergangenen Jahrhundert vor aller Augen waren. Und so eine Alternative ist sozusagen auch tabuisiert, so eine Alternative zu denken. Also in welcher Gesellschaft man es schreibt. Und so dieses Leben hier und jetzt ist wahrscheinlich auch genau das, woran es hängt. Und dem stellt sich die Kunst, stellt sich diese sehr heideggeristische dieses Dokument wohl kaum. Das ist so ungefähr, was ich bisher in der Rezeption bekommen habe. Aber das sind Sachen, die alle auf dass die Problematik der SI angehen, und die waren dann eigentlich schon weiter als die Kritik im Dokument. Die waren nicht heideggeristisch drauf, sondern waren von Marx, von Hegel her auf das Denken der Totalität und auf Dialektik ausgestimmt. Das ist eigentlich das, was sie für uns heute interessant macht. Also ich sehe das, ich sehe da nochmal ein paar andere Sachen. Also ich glaube, dass zum einen Tikkun erstmal die Art des Schreibens oder generell diese Produktion von Text, ich sehe das auch sehr kritisch, gerade diesen Rückzug, diese Subsistenz, aber auch das Rückzug aus dem urbanen Raum, also ich glaube, dass das viel mit Raumkonzepten eben auch dahingehend zu tun hat und dass sehr wohl auch diese Psychogeografie dadurch rezipiert. Und es ist erstmal eine Fluchtbewegung, auf jeden Fall. Ich denke, dass das nicht so einfach zu, oder dass es auch ein Umgang mit Theorie ist. Ich glaube, dass diese Definition von Postmodernismus, Poststrukturalismus und so weiter, die sehr stark, wo gesagt wird, naja, ist es jetzt das eine oder das andere oder hü oder hot, dass sie sich sehr wohl damit auseinandersetzen, dass ihre Aneignung von diesen Theorien, das, was sie sich dort entwenden, ein bisschen kryptisch vielleicht zusammenstellen, aber was und wo ich die Ansätze sehr stark finde, und das ist nochmal, also nicht nur La Sérection qui vient, habe ich, also ich habe den kommenden Aufstand versucht auf Französisch zu lesen, habe dann aber die deutsche Übersetzung nicht mehr nachgeschoben, deswegen weiß ich auch nicht, aber das Denken von Kybernetik oder eigentlich der Zusammenhang der verschiedenen Theorien, die kybernetisch interagieren, ich glaube, dass da ist nochmal was jetzt diese, was den Anspruch sozusagen dieser einen Theorie oder dieses einen, was immer so ein bisschen mitschwingt, dieser einen kommunistischen Organisation zu denken, finde ich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man das so als einen Vorwurf eigentlich artikulieren kann und auch die Form eines Manifest einer Wut, also ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass es ein wütender Text ist und eine Haltung da sehr stark mitschwingt. Aber ich habe wo ich Tikkun eigentlich sehr gut finde und sehr, sehr genau finde, ist ein Umgang, der momentan auch sehr stark da ist, mit so etwas wie einer Krise zum Beispiel, die überall propagiert wird, eine Krise des Kapitalismus etc. umzugehen. Und da finde ich, dass sie sich von diesen Subsistenzwirtschaftsgedanken und Kommunengedanken eigentlich eher stärker nochmal entfernen. Und sie machen das darüber, dass sie auch diese Perspektive eigentlich nicht schaffen oder die konstruktive Alternative nicht schaffen, weil der sehr oft verwendete Begriff momentan auch einfach in den aktuellen Aufständen, Widerständen, wie auch immer, benutze Begriff der Krise des Kapitalismus oder der Krise des politischen oder wie auch immer benutzt wird oder Krise der Ökonomie, dass sie das als eine Krise der politischen Ökonomie, wie es verwendet wird, also wie die Ausprägung sozusagen des Kapitalismus ist, dass das in der Krise ist, aber nicht, dass eigentlich das sozusagen hinterfragt wird. Also ich glaube, dass es in der Tat ein Diskussionsbeitrag ist und ich finde das eigentlich sehr gut, dass ein Ansatzpunkt da, ich weiß auch nicht ganz genau, wo da Also es bezieht sich mit Sicherheit auf Heidegger und auf sehr viele andere, aber ich glaube, dass der Ansatzpunkt doch eigentlich dieser Tikkun-Gruppe ist, einen Gesprächsbeiträge und Handlungsansätze zu liefern und das in einen großen Topf zu schmeißen. So. Das war jetzt irgendwie auch Quatsch, aber ich wollte nur gesagt haben. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied ist zwischen also dem Totalismus. Also obwohl es meinetwegen barbaristisch und sowas ist, ich glaube aber, dass er genauso totalistisch ist wie alle anderen Manifeste, die nämlich natürlich fast immer sagen, aber neben uns existiert nichts. Und das macht die Gruppe ziemlich krass, also eine ganz krasse und Art und Weise zu sagen, wir nutzen alles aus, was geht, und wir nutzen alles aus, was irgendwie innerhalb des Systems irgendwie agiert. Und die ganzen Kommunisten und Sozialisten sind unglaublich scheiße und nutzen deren Gelder irgendwie, um halt weiterzukommen. Und das ist aber ein unglaublicher Totalismus, glaube ich. Totalismus, bitte. Der eben ziemlich vergleichbar ist, irgendwie teilweise. Also mit anderen Theorien, die eben so eine, die natürlich sehr dogmatisch sind. So. Und also ganz, nur ganz kurz zur Krise Kapitalismus, der existiert ja schon seit 150 Jahren. Ja, eben, also genau, der immanente Krisenmechanismus, ja, innerhalb des Kapitalismus, das wird rezipiert, nur eben. Also ich glaube, dass genau in dieser Zeit oder diese Gruppe mit solchen mit einer völlig nostalgischen und utopischen Ansatz von Subsistenzwirtschaft, das hatte ich gerade irgendwie versucht, da sozusagen in den Topf reinzuschmeißen, also dass sie eben dadurch artikulieren, es ist jetzt eben Also wenn es eine Krise des Kapitalismus ist, dann ist es eben die Krise, die innerhalb der Mechanik des Kapitalismus steckt. Ja, ja. Aber jetzt ist es nicht, also wir sind eben nicht an dem Punkt, es gibt einen kommenden Aufstand, aber der ist nicht planbar und ein danach sozusagen ist schon überhaupt nicht planbar. Und die Frage ist halt, inwiefern eben dann solche Strategien wie Nachdenken über Netzwerke, Nachdenken über Kybernetik und so weiter eine Richtung beeinflussen können, vielleicht auch Kommunismus nochmal anders zu denken, wie auch immer. Also sie benutzen diese nostalgischen Sachen und ich kritisiere das auch, absolut, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Gesprächsbeitrag und ich glaube, das ist sehr, sehr konkret, dass sie eben nicht sagen, das ist jetzt gerade nicht, der Kapitalismus ist nicht in einer Krise, sondern es ist mal wieder eine Krise des Kapitalismus. Okay, gut, dann habe ich, ja, was ich kann mich dann auch sozusagen der Fortschrittsgedanke, dass Twitter, heute wird schwierig, die FI weiter ist mit Hegel und Marx als der kommende Aufstand mit Heidegger. Also ich habe nicht verstanden, was so sozusagen die Entwicklung dahin geht oder was, warum jetzt Marx und Hegel weiter vorne sind als Heidegger, ohne dass ich es anders sehen würde, aber warum es in dem Moment so ist, das ist halt die Frage. Kennst Hegel besser? Nee, ist noch dran. Oder? Also ich würde nur das beantworten, dass die Überlegenheit mit also Rekurs auf Hegel, Marx und diese Linie eben, Benjamin gehört dazu, Lukács gehört dazu und viele andere, die sie sich nennen, die vielleicht nicht so bekannt sind, war ja Dunajewskaja und viele andere, die auch von der SI rezipiert worden sind oder von einigen abgesetzt wurden. Dass eben doch aufs Ganze hindenkt und die Krise versucht in Orientierung auf diese Planung, diese weltgesellschaftliche Planung durch die, wie die Formel von Marx schon heißt, die freie Assoziation freier selbstbestimmter Produzentinnen, freie produzierender Individuen, ja, gesellschaftlicher Individuen hin zu denken und auch zu experimentieren, dass das einfach der Unterschied zu dem Heideggerismus, wenn ich es mal so nennen darf, ist, wo einfach von Nietzsche und Heidegger ausgehend eben ein Weltbild philosophisch gesetzt ist, als große Herausforderung gegen dieses 19. Jahrhundert mit Marx gegebene dialektische Kritik der politischen Ökonomie und so weiter, rationalistische Denken, wird dann stattdessen doch auf die Irratio eines mystischen Seinsgrundes, um diese zwei Koordinaten anzugeben, der nicht rational erklärbar ist, und auf Agnostizismus und auf Mythen schaffen und Flimmern von Zeichen und endlosen Texten aus Texten und so weiter gesetzt, was Dumont den fröhlichen Messianismus oder den ironischen Messianismus bei Benjamin nennen will, nämlich eben einfach nur Palimpseste zu entziffern, alles ist nur Text und viele lebensweiterer Text. Das ist eine Ebene, die aber dann die gut ontologische Ebene, nämlich dass die Welt nicht aus Sprache besteht, sondern aus materiellen Lebensgrundlagen und Prozessen, die gelöst und rational beherrscht werden können, also ein bisschen in die Naturbasis des gesellschaftlichen Seins, eben auch rational, so gut es geht, zu erfassen, wie kann die, wie kann sozusagen eine dialektischer Stoffwechsel, das heißt kein gewaltsamer, zerstörerischer Stoffwechsel von Gesellschaft und Menschen und Natur auf der anderen Seite geschehen. Das sind alles Prozesse, die eben die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus am Tag gebracht haben, die Naturzerstörung und auch die Zerstörung der radikalsten und auch der notwendigsten menschlichen Bedürfnisse, wie Sexualität, Nahrung, Kleidung und diese Sache, aber auch vor allem die radikalen Bedürfnisse, wie Marx das an die enormen Bedürfnisse der modernen Individuen, das heißt an der Reichtumsproduktion teilzuhaben und ich muss auf die Reproduktion ihrer wahren Arbeitskraft zurückgeworfen zu sein. Und das sind alles sehr rationale Fragen, wie auch die Psychoanalyse, anders als das etwa der Heideggerist Lacan entwickelt hat, durchaus aus der Irratio heraus ins Bewusstsein versucht vorzubringen. Ja. Entschuldigung, aber Lacan ist ja Hegelianer. Bitte? Also, aber Lacan ist ja Hegelianer. Nein, Lacan ist zumindest nicht nur durch diese bestimmte Lesart Hegels in Frankreich in den 30er Jahren, durch Gurdjieff und Poiret und so weiter, die immer mit Heidegger Rezeption 1 ging, geprägt, sondern ist hauptsächlich auch, hat sich hauptsächlich auf Heidegger berufen. Und das wurde von den Situationisten sehr, sehr radikal kritisiert, dieses Dunkelmännerische und dieses Remystifizierende, auch in der Sprache selbst, ja, was eben sehr blaffmäßig eindrucksvoll auch ist. Private Akademie und diese Redistifizierung der Welt, die auch Unterwerfung unter den Tod, unter den mystischen, das Seinsgeschick und diese ganzen Sachen letztendlich hinauslaufen, immer wieder, haben bei Heidegger so lange grünen Fischen, wie man will, damit immer wieder auf diese Seinsgründe, diese Mystifikationen treffen, die aber politisch immer funktional waren für die Unterwerfung unter das Schicksal, unter das, was das Kapital hier verordnet. Und da nun eine Emanzipation rausdrehen zu wollen, ist die Linksheilige, das ist Glauben zu tun, etwa Agamben und so weiter, läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass man eben nicht das ganze denken darf, dass man nicht die Planbarkeit unserer Reichtumsproduktion denken darf, sondern dass das als totalitär zum Denktabu gemacht wird. So, dann bist du verwiesen auf die kleinen Gemeinschaften, auf diese kleinen Gemeinschaften nun wie der romantische Antikapitalismus als warme kleine Wohlfühlwinkel und Liebhabe, Liebesbüselei begreifst, oder ob du sie kalt, wie jetzt das Komitee Invisible, erneuerst, ja, da musst du brutal sein, guck dir die Bilder, diese Broschüren an, da ist der brutale, coole, zerstörerische, autonome Streetfighter, ist das Bild, das Leitbild dieser Utopie, und sonst aber auch nichts. Und dann kann man natürlich immer billigerweise sagen, ja, das soll ja nur eine Anriss und ein Manifest sein, das darf ja nicht positiv werden und so weiter. Und das ist schon also eine Grunddivergenz, die dabei nicht stimmt. Strategie, Rationalität, Dialektik, an der die Situationisten festhielten und die eigentlich auch immer mehr zu einer Notwendigkeit des Überlebens der Gattung wird. Ja. Also. Das sieht mir durchaus ein, aber dass sozusagen die Alternative dann das Denken aufs Ganze wäre, dass ich sozusagen unter gegenwärtigen Bedingungen einfach reaktualisieren ließe, dass man quasi dann doch wieder einfach sagen kann, okay, wir können dann doch wieder fürs große Ganze denken und dann sozusagen auch die Idee, dass man doch tragiklos, rationalistisch Maßnahmen ergreifen, kontrollieren, planen kann. Also das ist, denke ich, auch nicht mehr die ruchlos annehmbare Option ist, finde ich durchaus auch lucide. Also ich meine, ich weiß nicht, da finde ich Lumen zum Beispiel schon schlauer, muss ich sagen, weil er nämlich ist, dass ganz bestimmt die Sachen eben, also man kann viel planen, man kann viel rationalistischer vergründen, aber es gibt was im Rücken, was nicht nur dieser mystische Grund sein muss, aber was sicherlich nicht ständig in Kalkülen aufgeht letzten Endes. Und dass dann sozusagen, also dieses Denken des großen Ganzen, dass man entwickelt jetzt einen Entwurf, der dann doch wieder aufs große Ganze geht und für uns alle und am besten auch noch die Umwelt mit und die Tiere und also alles und sozusagen dann so ein Heil anbietet, so einen Entwurf. Ich denke, so kann es auch nicht mehr funktionieren. Also ne, ohne damit eine dieser beiden anderen Optionen, die Sie jetzt auch gemacht haben, dann den Sieg dazu zu schlagen. Aber ich denke, also dass da sozusagen auch eine Krux liegt, sozusagen versuchen es jetzt doch wieder über einen großen Entwurf, der uns alle mit einschließt. Also ich glaube, dafür ist die Welt ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu komplex. Das ist nicht ein Zwiegespräch. Da müsste man, das handelt sich bei der Projektion. Bei Projektion stehen dann immer im Raum, einmal wäre das jetzt, glaube ich, eine Projektion. Das Ganze kann eigentlich nur tendenziell totalitär gedacht werden, rationalistisch. Dann ist Luhmann immer noch besser, der Verwaltungswissenschaftler, weil es für Luhmann mit seinem Kästchen und so weiter. Sondern es geht ja, der Weltmarkt ist ja totalitär und sein Staatensystem ist ja totalitär. Auch mit diesen ausgesprochen totalitären Staaten, wie bei den faschistischen und stalinistischen. Mit weiteren totalitären Formen, Machungsstaaten, was haben. Das ist ja gesetzt, dieser Totalitarismus des Kapitals als Weltmarkt, dem uns alle auch gerade künstlerisch und so weiter warenförmig unterzuordnen und einzuverleiben haben, bei Strafen des Untergangs, der ist ja gesetzt. Und deswegen müssen wir ihn auch denken. Wir sind gezwungen, so zu denken, dass wir ihn aufheben können. Und aufheben heißt eben nicht einfach abschaffen, radikal vernichten oder so. Aufheben heißt vor allem eben auch die Vergesellschaftungspotenzen der Produktion will. Der Weltmarktvergesellschaftung von Geld und Ware mit ihren Vorteilen, ja, an Kommunikation, an Verständigung, an Gleichheit, Rechtsgleichheit, Rechtssubjekte und all das, an Wetteifer in Form von Konkurrenz, das auch aufzuheben auf eine höhere Stufe, aber das abzuhalten, wie Marx sagt, und zu vernichten daran, was wirklich barbarisch ist in der zivilisatorischen Mission des Kapitals. Und das ist eine hoch widerspruchsvolle Angelegenheit, das zu denken, dass eben nicht das alles hängt mit allem zusammen und irgendwie so eine Amats-Ideologie von Leuten, die meinen, die müssen jetzt mit dem Dackel und dem von der Vespa und so weiter so Körperblocksymbiose eingehen, wenn sie sich lieb haben, wie das in Empire und Smartichin dann so ein beschworener Kommunismus ist, die Liebe und so. Das ist völlig begriffslos. Diese Liebe, natürlich ist Liebe dagegen, umkehren und sagen, so Kommunismus ist Hass und Wut und so. Das ist genauso wie der Kurs der Emotion, der Widersprüchlichkeit im Rahmen psychobiografisch umgehen lernen. Das heißt immer im weltgesellschaftlichen Maßstab das ganze Denken, sonst revidiert man das. Das heißt, darum geht es nur. Die andere Projektion wäre die jetzt, wenn ich diese Tikkun-Theoriebildung, sagen wir mal so, vornehme, jetzt völlig platt machen wollte. Und das Gute finde ich jetzt zum Beispiel bei Ihnen, was auch ein situationistisches Element ist, dass Sie auf die Kommunikation setzen. Die sind immer unterwegs, ja, dieser so Prototypus des dieses Kommune-Vernetzers sozusagen, ist ständig auf Reisen, ist ständig in so einer Art Bewegung, ja, ist ständig mit Kommunikation beschäftigt. Die Vernetzung von Kommunikation. Das ist, was die Situationisten nennen, die echte Kommunikation, den wirklichen Dialog, so ein bisschen nach Inflow nach, echt und wirklich und nicht Pseudo. Und das ist natürlich eine wirkliche Anforderung, die jedem stellt, jedem gesellschaftlichen Individuum heute, das will oder nicht, oder es kapselt sich autistisch ab. Und darauf setzt jetzt die Kuh auch in vielleicht problematischen Formen, diese Kommunikation stark zu machen. Das ist genau das, was die Sozialisten auch eingeklappt haben. Und wenn wäre es natürlich auch eine Projektion, ist zu sagen, das ist alles nur Todestriebscheiße und Heiligenismus oder so. Darin stecken ja auch Wirklichkeitsmomente. Und da kann man sich ja vielleicht treffen. Wir hatten noch zwei Worte. Ich glaube, da war zuerst dann Nick. Ja, also für mich ist es gerade sehr. Mach, sag was? Und dann kommt alles. Okay, dann mache ich jetzt. Nur ganz kurz. Ich bin also rein vom Glauben her müssen wir vollkommen recht geben, dass Marx und Hegel besser sind als Nietzsche und Heidegger. Aber gerade vom Rationalen ist es ja leider eben genauso auf einer auf die Mystik zu heben, wie es andere auf die Vernunft ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Sonst hätte Adorno nicht mal negative Dialektik was behauptet. Und sonst wäre Hegel einfach nicht komischerweise im Preußischen Staat draufgekommen und Marx beim Kommunismus. Das waren keine Fehler, die sie gemacht haben, sondern in ihren eigenen Glaubensdenkrichtungen irgendwie in der Dialektik, die ja mit Vernunft zunächst mal nicht viel zu tun hat, dass man von einer These auf eine Antithese zur Synthese kommt, ist eine ganz merkwürdige Glaubens-, also da steckt auch eine Art Mystik bzw. eine Art Irrationalität in irgendeiner Form dahinter, die man nicht weiter begründen kann, weil man irgendwo jemand rauskommt und sagt, okay, das nehme ich einfach als gegeben an. Also ich glaube nicht, dass man da bei Hegel und Marx auf der einen Seite sagen kann, unglaublich rational, unglaublich klar, der Kommunismus kommt, ich warte immer noch. Oder eben bei Marx und bei Nietzsche, der eben natürlich auf einer gewissen Mystik irgendwie anfängt, aber wir ganz grundsätzliche Thesen hatte, die natürlich trotzdem ganz schwer zu schreiben sind, bei Heidegger genauso. Deswegen würde ich das sozusagen, würde ich dieses Vernunft und Mystik, also die Physik, was eben bei Kant immer der Kampf war, zu sagen, diese Kampfbegriffe einfach erstmal versuchen rauszulassen und zu gucken, wo man da doch was Sinnvolles finden kann. Und das findet man Nietzsche, man Heidegger und wahrscheinlich auch beim kommenden Aufstand sicherlich auch. So. Ja, die Frage finde ich da ist gerade ein bisschen, wie man das Subjekt denkt, ob es irgendwie als souverän ist und es ist möglich, das Ganze zu denken, oder es eher das fragmentarische Wandeln ist und erstmal, dass der Gedanke ist, dass man das Ganze überhaupt verstehen kann oder dahinter kommt, auch dann gewisser, nicht integritärer Moment ist, aber dass man braucht, okay, dann ist es halt ein gewisser Kreis von Leuten, die dahinter kommt und schließt ganz viele aus erstmal. Und dafür ist es ziemlich interessant, so überhaupt so möglich, das Ganze zu denken. Ich finde es aber auch gut, ja eben, also ich finde das auch eine ganz komische Formulierung. Ich merke, ich kann fürs Ganze denken, das kann ich machen. Ich kann sozusagen im Denken mich darum bemühen, auch ein Ganzes zuzugehen, das halte ich auch für total richtig. Also eben nicht sich so verkapseln, aber den Anspruch zu haben, irgendwie das Ganze zu denken, weil ich da auch tatsächlich eine große Hybris irgendwie aber also ich finde das schon sinnvoll, die Bewegung und auch ich halte das auch für eine ethische Haltung eigentlich, was Sie da beschreiben. Also ne, die Frage im Prinzip, ist das ein. Also muss das nicht der Anspruch sozusagen sein, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber es geht quasi um die Realisierungsmöglichkeit geht, oder einfach um die Frage, wie lässt sich, ist ja sowieso immer eine interessante Frage, wir haben ja vorhin über Konzepte gesprochen, also wie passiert denn sowas oder über Manifeste, ne? wie verhält sich ein Manifest oder ein Konzept zur Praxis und wie läuft dieser Transfer zwischen diesen beiden Größen eigentlich, das ist überhaupt nicht gesichert, das ist einer aus dem anderen, dass sich das gegenseitig entspricht. Also, ja, dann, deswegen denke ich eben, dass da die Welt schon ganz besondere Herausforderungen stellt, auf die deswegen auch nicht umsonst Kinder so die wahnsinnig erleichtert hat. Ja, gibt es noch Fragen? Ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Und zwar hat mich das, was du vorhin über den Zufall gesagt hast, und dass also sozusagen dass es eben genau nicht darum geht, sich in irgendeiner Weise zufällig zu bewegen, sondern also auch in einem Versuch, eher mit einer Wahrnehmung, also sich durch diese Psychogeografie leiten zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass die das zu denken, einmal im Hinblick auf eine Frage, was dann eigentlich Raum ist, also dass es eben nicht die nicht diese also dass nicht der Ort irgendwie das ist oder dass es nicht das Gebäude ist, sondern dass es die dass der Ort eben dann zum Raum wird, wenn darin bewegt wird, wenn sich darin bewegt wird, wenn etwas darin bewegt wird, vielleicht dem Raum entsprechend irgendwie zu handeln, aber auch dieses Verlorengehen, das finde ich sehr interessant. Also diese Drift, dass das eine suizidale Praxis ist. Also dass es irgendwie dass es ein Aufheben ist von, oder eine, wenn man sich so stark eben nicht am Zufall orientiert, sondern an dem eigentlich, was gegeben ist, was sich psychogeografisch in einem Ort manifestiert hat, mit allem Mobiliar, mit aller Architektur darauf einzugehen und sich davon leiten zu lassen und damit ja eben eigentlich, also eigentlich könnte man ja annehmen, genau nicht verloren zu gehen, sozusagen, sondern dass das aber genau dazu führt, dass es ein Verlorengehen gibt, weil eigentlich das, was man generell so als, also diese Denkfigur, dass das, was eigentlich dieser Alltag ist und wie man damit umgeht, dass das eigentlich viel eher ein zufälliges Umgehen mit dem Ort ist, als mit diesem Raum, den man mit der Architektur, die man vorfindet, als sich wirklich davon leiten zu lassen. Das finde ich so eine ganz, finde ich eine sehr, sehr interessante Dialektik bei der Praxis des Serif oder sich damit eben auseinanderzusetzen, dass diese Gegenüberstellungen genau verkehrt werden. Also was man eigentlich erstmal so denken könnte, dass das eine das zufällige, schnelle Bewegen und das andere das geregelte Ablaufen von Orten. Und dass es eigentlich widerspenstig funktioniert und da eben auch eine Ästhetik in der Bewegung an sich halt eben kulminiert, weil es, glaube ich, sowas eben greifbar macht. Also wie sich diese eingeschliffenen Wahrnehmungen von Zeit, von Raum und so weiter eben verkehren. Eigentlich Verkehr. Das war nur so ein kleiner Kommentar. Weitere kleine Kommentare, Fragen? Ja, also von deiner Seite? Ja, natürlich nicht. Also ich, ja. Den nur halt, also dieses Verlorengehen, das ist ja sozusagen halt so sozusagen temporär. Also halt, während man unterwegs ist, dann soll es schon dazu führen, dass man auch, so auch wieder, ja gut, sozusagen zu sich kommt. Also ist jetzt nicht so suizidal. Naja, das Sinne. Also es ist auf jeden Fall etwas, eine Praxis, die, wenn man sich schweifen lässt, die und eine Erfahrung, die im Gegensatz zum Spektakel, zum Erlebnis steht, die natürlich uneinholbar sein sollte. Also dass es eben dann kein Zurück mehr ist. Also weil... Ja. Okay, dann ansonsten würde ich mich ganz herzlich bedanken für den Vortrag und für die spannende Diskussion. Dankeschön. Ja.